desde Mallorca. Por fin, mando un abrazo a todos los oyentes de este programa. No sabéis lo que os perdéis. Niemand's Land, Contrabanda, FM 91.4, en Barcelona, claro. Ich liebe den Sommer. Radio Sommer in Niemands Land. Radio Sommer. Sie hören eine Sondersendung Niemandsland, Sommer 2018, auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Wir wünschen Ihnen einen glücklichen Sommer. Und nicht vergessen, Radio mitnehmen, Radio einschalten und glücklich sein. Sie hören eine Sondersendung Niemandsland Sommer 2018 auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Genießen Sie den Sommer, werden Sie glücklich und schalten Sie das Radio ein. Tschüss! مرحبا بكم في برنامج Niemandsland. كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم. Niemandsland, Saut zur Hurria.

oder gehen, nie wirklich da. Immer nur dagegen, immer nur dagegen, aber gegen was? Immer nur dagegen, immer nur dagegen, nie wirklich da. Was sind die traditionellen Wege der Stabilitätssicherung? Ein Weg hatten wir schon, amerikanische Verfassung, repräsentative Demokratie. Man macht es über die Verfassung, man baut in die Verfassung Mechanismen der Stabilitätssicherung ein. Und das Wahlverfahren, periodisch alle 4 Jahre aus einem von den Eliten vorgegebenen Spektrum eine Auswahl treffen zu dürfen, ist bereits eine wichtige Methode der Stabilitätssicherung. Man kann es also über die Verfassung machen. Man kann es aber auch über staatliche Gewalt machen, das heißt über eine Akzentuierung von Antagonismen. Staatliche Gewalt macht sozusagen jedem deutlich, wo die Macht sitzt. Oder man macht es über Indoktrination. Und Indoktrination, eine Technik, ist natürlich zu leugnen, dass es überhaupt einen solchen Antagonismus gibt. Interessanterweise waren die Filme, die die BBC damals zeigte, waren so, dass man in den Filmen immer erst irgendwelche Bergleute sah, die irgendeinen Stockschwang, irgend so etwas machten, und dann die Polizei, die berittene Polizei, drauf losging. Später tauchten dann Filme auf, die zeigten, diese Reihenfolge war genau umgekehrt. Erst hat die Polizei mit der Gewalt angefangen, dann haben sich die Bergleute gewehrt. Die BBC konnte da nichts gegen sagen und sagte dann, der Redakteur hat versehentlich die Reihenfolge umgekehrt. Damit war aber das Problem der exzessiven Polizeigewalt nicht thematisiert, es wurde weiterhin geleugnet. Erst sehr viel später tauchten private Filme auf, die das unglaubliche Ausmaß an Polizeigewalt zeigten. Auch da konnte die BBC dieses nicht mehr leugnen. Sie sagte aber weiterhin, komischerweise haben wir eine Kamera verwendet, die immer genau dann aussetzt, wenn es Polizeigewalt gibt. Sie sehen also an diesem Beispiel, auch das gehört in unser Lehrbuch emanzipatorischer Bewegungen. Wir sollten all diese Fälle wirklich akribisch studieren. Es lohnt sich, wir finden da all die Elemente, die weiterhin gültig sind. Auch an der Rolle der Medien hat sich bis heute nichts geändert. Schauen wir kurz einen Blick auf die Medien. Das Thema ist ja eigentlich ausdiskutiert, für Nachdenkseitenleser redundant. Aber wir können trotzdem noch mal einen kurzen Blick darauf werfen. Lippmann sagt geradezu beiläufig, er macht da gar keinen großen Punkt raus. Er sagt, News and Truth haben nichts miteinander zu tun. Dürfte man heute nicht sagen. Er sagt sozusagen, wenn man es etwas pointiert formuliert, der Ausdruck Fake News ist eigentlich doppelt gemoppelt. Das Interessante ist jetzt, die Medien sind ja durch einen in den letzten Jahren und Jahrzehnten eingetretenen, auch historisch seltenes Maß an Homogenisierung und an sich in den Dienststellen transatlantischer Machtgruppierungen erneut wieder in den Fokus geraten. Das Interessante, das Überraschende ist, dass die Medien über diese Diskussion überrascht sind. Und das zeigt vor allen Dingen, wie sich in den letzten Jahrzehnten der öffentliche Diskussionsraum extrem verengt hat. Denn die Diskussion der Rolle der Medien und auch die grundlegende Kritik, die an die Wurzel gehende Kritik der Medien, die ist so alt wie die Medien selbst. Es wird aber heute so getan, als könnte das nur eine Außenseiterposition sein, die sozusagen als extremistische Position absurd ist. Auch da ist wieder wichtig, das historische Gedächtnis zu behalten und sich daran zu erinnern, dass diese Kritik an den Medien, und zwar in oft viel radikalerer Weise, als wir das heute gewohnt sind, von Anfang an formuliert wurden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Upton Sinclair. Der hat ja ein Buch 1919 geschrieben, das war so einflussreich und so wichtig, dass es sogar ins Deutsche übertragen wurde. Das kann man nachlesen. Der Journalismus ist eines der Mittel, durch die wir eine wirtschaftliche Autokratie die Demokratie kontrolliert. Es ist die alltägliche Propaganda zwischen den Wahlen, durch die das Bewusstsein der Bürger in einem Zustand der stillschweigenden Billigung gehalten wird. Diese Diskussion hat es immer gegeben und die interessante Frage, die sich für uns stellt, ist, warum ist der öffentliche Diskussionsraum in einer geradezu unerträglichen Weise zusammengeschnurrt? Die Situation ist heute natürlich sehr viel ärger. Ja, Sie kennen wahrscheinlich die Daten, dass es mittlerweile, es waren irgendwann 1985, waren es noch 80 oder so, Konzerne, die Medien kontrollierten. In den USA sind es heute 6 Konzerne, die 90% der Medien kontrollieren. Bei uns sieht es nicht viel anders aus. Also die Situation hat sich gegenüber den Zeiten von Upton Sinclair extrem verschärft. Upton Sinclair ist auch deswegen interessant, weil er den Blick auf einen anderen Mechanismus der Stabilitätssicherung geworfen hat, der heute ein bisschen aus dem Fokus gerät, nämlich den alltäglichen, so könnte man ihn nennen, den alltäglichen Opportunismus. Er schreibt, es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt gerade davon abhängt, dass er es nicht versteht. Das heißt, mit welchen Mechanismen kriegt man die Leute zu einem induzierten Nichtverstehen? Man kriegt sie dadurch zu einem induzierten Nichtverstehen, dass man daran kleine Vorteile bindet, Karrierevorteile, Gehalt, alle möglichen Dinge. Das nennt man gelegentlich in den politischen Wissenschaften die Kooptation. So kann man intellektuelle Experten, Journalisten über die Banalität des Opportunismus binden. Und Bruegel, der Jüngere, hat dazu eine sehr treffende Bildmetapher gefunden, schon vor über 500 Jahren. Die sagt, wenn du mir die Stiefel leckst, oder genauer steht da wortwörtlich, wenn du mir die Stiefel aufbläst, schlag ich dir Geld. Das sind genau die, wie gesagt, das ist über 500 Jahre her, das sind genau die Mechanismen, wo wir offensichtlich die sozusagen fast anthropologischen Mechanismen sind, wo wir gefährdet sind, den Mächtigen die Stiefel zu lecken, und das ist zu allen Zeiten, sind das andere Gruppierungen. In der Gegenwart werden Sie viele Beispiele finden, Politik und Journalismus und Medien sind durchzogen von transatlantischen Stiefelleckern. Und bei, sagen wir, Cem Özdemir finden Sie ein sicherlich besonders lehrreiches Beispiel. Finden Sie sicherlich ein besonders lehrreiches Beispiel, um dieses Bruegel-Prinzip zu studieren. Also die Methode der Stabilitätssicherung ist eine institutionalisierte Kooptation. Wir bauen das in verschiedene Institutionen ein. Die Karrieremechanismen im Journalismus, die Karrieremechanismen an der Universität, die Karrieremechanismen in anderen Bereichen, die sind so gebaut. Die sind so gebaut, dass die Kooptation etwas ist, was sich für den Einzelnen lohnen kann. Parallel dazu gibt es eine internalisierte Kooptation. Man macht sich das, man legt das sozusagen in die Person und man macht sich das zu eigen und man glaubt dann das wirklich, was man da vertritt.

aufs Spiel gesetzt. Das Leben all der anderen, sag mir mal warum. Sie laden die Gewehren und bringen sich gegenseitig um. Stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich bin doch so bekloppt, warum muss das so sein? Alle Milliarden Menschen überall auf der Welt. Die Frage, ob sie das so wollen oder geht's da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketenbahn. Das Kohlenbrillanten kaufen für ihre eleganten Frauen. Oder geht's da nebenbei auch um so religiösen Zwist? Sieht man fast nicht eine Gebärde, welche Gott nun der Wahre ist? Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Vielleicht kann ich noch nicht verstehen, wo sie Krieger nötig sind. Ich bin wohl noch zu klein. Ich bin ja noch ein Kind. Dankeschön. Niemandsland. Niemandsland Kulturgeschichte. The End. Fünfzig Jahre The Doors. Ödipal-Konflikt. Vor einem halben Jahrhundert, im Sommer 1965, gründeten Jim Morrison und Ray Manzarek The Doors. Über den im Jahr 1967 aufgenommenen Song The End ist bereits vieles geschrieben worden. Obgleich zum ikonischen Werk der Rockgeschichte avanciert, blieb es nicht zuletzt wegen seines Textinhalts enigmatisch. Jim Morrison selbst verweigerte eindeutige Aussagen darüber. Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, bedeutet es für mich etwas anderes, sagte er. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate. Als ein einfaches Abschiedslied habe es begonnen, wohl nur für ein Mädchen. Aber ich sehe, wie es ein Abschied von einer Art von Kindheit sein könnte. Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke, es ist ausreichend komplex und universell in seiner Bildersprache, dass es fast alles, was sie wollen, sein kann. In einem dramatischen Höhepunkt des Textes heißt es: Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to... Vater, ja, Sohn, ich will dich töten. Mutter, ja, Sohn, ich will dich... Die an dieser Stelle folgenden Worte gehen in der chaotischen Turbulenz der Instrumentalmusik der Band unter. Die naheliegende Assoziation mit dem freudschen Ödipal-Konflikt findet sich in den Worten Ray Manzareks angerissen, wenn er sagt: Morrison was giving voice in a rock'n'roll setting to the Oedipus complex, at the time a widely discussed tendency in Freudian psychology. Übersetzt heißt das: Morrison gab in einer Rock'n'Roll-Aufnahme dem Oedipus-Komplex eine Stimme, während gleichzeitig dieses Thema eine weitläufig diskutierte Tendenz in der freudschen Psychologie war. Bekanntlich hat The End Eingang in einen der bedeutendsten Antikriegsfilme der Nachkriegszeit gefunden. Francis Ford Coppola unterlegte es sowohl der Anfangs- als auch der Schlussszene von Apokalypse Now. In der Anfangsszene erklingt Jim Morrisons unvergessliche Stimme mit den ersten Zeilen des Songs. This is the end, beautiful friend, this is the end, my only friend, the end. Das ist das Ende, schöner Freund. Das ist das Ende, mein einziger Freund, das Ende. Of our elaborate plans, the end. Das Ende unserer ausgefeilten Pläne. Of everything that stands, the end. Von allem, was steht, das Ende. No safety or surprise, the end. Keine Sicherheit oder Überraschung, das Ende. I'll never look into your eyes again. Ich werde nie mehr in deine Augen schauen. Can you picture what will be? So limitless and free. Kannst du dir vorstellen, was sein wird? So grenzenlos und frei. Der Held des Filmepos, Captain Benjamin L. Willard, liegt auf einem Bett, eine Zigarette rauchend, während vor seinen Augen Schreckensbilder des Vietnamkriegs vorbeiziehen. Jede Art von Ende, das Kriege zu zeitigen vermögen, lässt sich da assoziieren. Das Ende der Unschuld, das Ende gutgläubigen Weltvertrauens, das gefürchtete Ende des Gottesglaubens, aber auch das Ende eines gefallenen Freundes, in dessen Augen man nie wieder schauen wird. Und es gibt da auch The End am Ende. Willett ist bei Colonel Walter E. Kurtz angelangt und vollführt die ihm aufgetragene Mission der Liquidierung des Colonels. Während wieder die turbulenten Instrumentalpassagen des Songs erklingen, schlägt Willett auf Kurtz mit einer Machete ein. Abwechselnd mit dieser Mordszene sind Bilder vom rituellen Abschlagen des Kopfes eines Wasserbüffels zu sehen. Der sterbende Kurtz haucht in den letzten Atemzügen nur noch Horror. Horror, Horror. and his skin is cold. The West is the best. Hier wird nun ein anderer Ödipal-Konflikt ausgetragen. Denn über die Erhebung des rangniedrigeren Offiziers gegen den gleichsam unantastbaren, freilich abtrünnig gewordenen General hinaus, deutet sich Archaisches an. Zu der Niederstreckung von Kurtz qua Urvater wird mit der Tötung des Büffels qua Totemtier, das ja Freud zufolge den Vater kultig ersetzt, eine Parallele gezeichnet. Der Krieg, Gewaltausübung des Menschen gegen seine Gattungsgenossen, spiegelt sich in der Gewaltausübung des Menschen gegen das Opfertier wider. Zu welchem Zweck? Mit welchem Ziel? Die Existenz des am Krieg zerbrochenen Kurtz verheißt nur Nihilismus. Horror lautet das Schlusswort des dem geopferten Büffel gleichgestellten Kriegers. So auch das unbestimmbare Ende bei Jim Morrison. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall, and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to. Wie anders da Rosa Luxemburg, die beim Anblick eines geschundenen Büffels im Hofe des Gefängnisses, in dem sie selbst eingesperrt war, 1917 schrieb: Ich stand davor und das Tier blickte mich an. Mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte. Um dann noch hinzuzufügen: Oh, mein armer Büffel, mein armer geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und so stumpf und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht. Oder waren etwa Luxemburg, Coppola und Morrison letztlich gleichen Sinnes? The End. 50 Jahre The Doors, Ödipal-Konflikt, ist ein Artikel des Kunsthistorikers Moshe Zuckermann. Der lehrt an der Universität Tel Aviv unter anderem kritische Theorie. Zuckermann hat diverse Bücher und Aufsätze über Kunstautonomie und zur Kulturindustriethese von Theodor W. Adorno veröffentlicht, darunter Kunst und Publikum, das Kunstwerk im Zeitalter seiner gesellschaftlichen Hintergehbarkeit. In den 1970er Jahren war er als Komponist und Arrangeur tätig. The End, 50 Jahre The Doors, Ödipal-Konflikt. Der Artikel wurde veröffentlicht in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe Juli-August 2015.

bin jetzt ganz weit abgeschoben. Historische Schaltkreise 9, vierter Teil. Alarmiert die Scharia-Polizei. Teheran, Köln, London, Paris, Stockholm, Abu Dhabi, Bagdad. Die Tugendwächter des Islam patrouillieren in kleinen Trupps durch die Stadtviertel. Sie tragen Peitschen und Schlagstöcke. Frauen und Mädchen, deren Kopftücher und Kleidung nicht den strengen Bestimmungen des Tugendkatalogs entsprechen, werden an Ort und Stelle ausgepeitscht. Dann bekommen sie obendrein noch ein Strafgeld aufgebrummt. Sogar Gefängnisstrafen werden verhängt. Oh, da laufen Westlöcher von Rom. Alarmiert die Scharia-Polizei. Alarmiert die Scharia-Polizei. Sie schreien. Gebt uns Waffen. Gebt uns Waffen. Katar. Gebt uns Kalaschnikows. Der 30-stöckige Scheich Ali Business Tower in Doha ist hell erleuchtet. Auf der palastartigen Luxusetage tagen die Mitglieder des sogenannten Geheimen Golfrats, auch Klimarat genannt. Vor 20 Jahren von Saudi-Arabien und den Geheimdiensten der USA gegründet, sorgt dieser ominöse Zirkel aus Geheimdienstvertretern und Spezialbehörden zusammen mit den sogenannten Klimaingenieuren für einen günstigen Businessrahmen in allen Teilen der Welt. Befreit die Frauen! Das funktioniert in der Praxis so. Immer, wenn an irgendeinem Ort ihres globalen Systems Proteste und Demonstrationen stattfinden oder Bürgerrechtsbewegungen auf die Straße gehen, lässt der Klimarat Maßnahmen ergreifen. Erstens, Unterwanderung der Organisationen der Protestbewegungen. Zweitens, Erzeugen von Chaos bei Demonstrationen durch Schüsse in die Menge, Taharush-Gamia-Mob-Aktionen, Schlägerbanden, Provokateuren. Drittens, Mediensturm gegen die Protestler wird entfacht. Zeitungen, Radiosender, Fernsehstationen, Internetplattformen werden gleichgeschaltet und auf Hetze programmiert. Aber das ist ja entsetzlich. Wir müssen verhindern, dass die Amerikaner das machen. Viertens. Rätselhafte Terroraktionen finden statt. Entführungen, Börsencrashs, Morde an Lokalpolitikern. Aber das ist ja entsetzlich. Wir müssen verhindern, dass Fünftens. Die Amerikaner das machen. Übernahmephase. Ein autoritäres Regime wird etabliert. Wo nötig, findet ein Militärputsch statt. Massenverhaftungen von Regimegegnern. Sechstens, Konsolidierungsphase. Niederschlagen jeglichen Widerstands. Siebtens, Legalisierungsphase. Die Justiz wird aktiv und beginnt groß aufgemachte Schauprozesse gegen sogenannte Aufrührer, Volksverhetzer und so weiter zu führen. Dadurch entsteht ein Gefühl von Ordnung und Legalität. Recht und Ordnung scheinen wiederhergestellt. Stockholm, Hamburg, Lyon, Kopenhagen, London. Neonazi-Banden um die geheime NS-Bruderschaft Tor machen sich über die Asylantenheime her. Feuer bricht aus. Panik. Bombardiert endlich Saudi-Arabien! Schickt die NATO rein! Schickt die UNO rein! Schickt die US-Army hin! Schickt die Bundeswehr, was ihr wollt! Aber macht diesem grotesken Wahhabismus-Spuk endlich ein Ende! Befreit die Frauen, schleift die vollgefressenen Scheichs an ihren parfümierten Bärten aus ihren Milliardärspalästen und schafft sie alle nach Den Haag vor den internationalen Gerichtshof. Oder hängt sie an Ort und Stelle auf. Schickt die Bundeswehr, was ihr wollt. Die Klimaingenieure haben die Aufgabe, ein Klima zu spannen. Mit dem Vorrat markierten Ländern und Gebieten zu erzeugen. Das kannst du auch durch das globale Wirtschaftskrise, ein Börsenumsturz. Die Klimaingenieure werden über das Havala-System finanziert. Keine einzige Zahlung, kein Geldstrom lässt sich hier zurückverfolgen. Der perfekte Geheimbund. Das können Autobomben sein. Politische Morde. Berlin. Die clandestine Frauengerillagruppe Polandevi hat am heutigen Abend einen Anschlag auf das Hauptquartier der Vergewaltigersekte Taharush Gamia verübt. Dabei wurden 8 Vergewaltiger getötet, 20 verletzt. Die Scharia-Polizei hat das Stadtviertel weiträumig abgeriegelt. Tausende von Frauen versammeln sich vor dem Innenministerium. Sie schreien: Gebt uns Waffen, gebt uns Waffen, gebt uns Kalaschnikows, wir wollen Kalaschnikows. Bombardiert endlich Saudi-Arabien! Bombardiert Katar! Bombardiert die Scheichs! Bombardiert die Wahhabisten! Die Selbstmordbrigaden stehen bereit, mein Kommandant! Ja, gut, der Mann. Dann ab mit ihnen ins Paradies. Ab zu den Jungfrauen. Zu Befehl. Gott ist groß und allmächtig. Ja, Allah ist groß. Lang lebe der König, es lebe der Präsident. Heil Hitler, Gott zum Gruß. Es lebe Krakatonien. Na, machen Sie schon. Es spricht der Scheich Ali Ibn Schmidt MacDonald. Liebe Ratsmitglieder, soeben erreicht uns die Meldung, dass die Freie Frauenrepublik Feministan die ersten internationalen Brigaden aufgestellt hat, um ihren Schwestern zur Hilfe zu eilen. Einige von diesen Kommandos sind schon über die Grenze gekommen und in unser Gebiet eingefallen. Wir lassen uns das nicht bieten. Bombardiert! Bombardiert! Bombardiert Feministan! Bombardiert Feministan! Wir müssen einen internationalen Zwischenfall provozieren. Wir müssen den Weltsicherheitsrat einschalten. Bombardiert Feministan! Ich will Ihnen gerne sagen, wie wir mit diesem Gesindel umgehen werden. Wir bomben Ihnen die Scheiße aus den Knochen! Was da noch lebt, wird kastriert. Ich mach das mit ganz kleinen Stoßtrupps. Aber das ist ja entsetzlich. Wir müssen verhindern, dass die Amerikaner das machen. Ziel der Operation: so eine Art ewigen 30-jährigen Krieg auf globaler Ebene, ohne Unterlass, am Kochen zu halten. Ab in die Brutstuben mit Ihnen. Hello, listeners. Nice to meet you all. I'm Deborah from Oregon. You are listening to Niemand's Land 91.4 FM in Barcelona. And I greet all the listeners of that wonderful radio show, 20 years on air in Barcelona. A free voice in a world of little freedom. That's the truth. Wir sterben nicht.

Alphabet. Bis du findest, was du brauchst. Mit diesem komme ich nicht weit. Brauchst du längst etwas ganz anderes? Nimm dein neues Alphabet. Spricht von derselben Welt. Ändert nicht, worum es geht. Es ist nur ein Alphabet. Bis der Morgen hereinbricht, sind wir längst verschwunden in der Zeit, die noch bleibt. In den durchwachten Stunden muss es passieren, das Ende aller Gegensätze.